Haben Sie schon mit anderen über Ihren Verdacht geredet? Mit dem Gendarm oder? Ich rede erst dann, wenn ich einen Beweis habe, Birgit. Und bloß wenn wir den haben, der das Liesal überfallen hat, und wahrscheinlich ist derselbe, der Ad Erber seine umgebracht hat, dann werden wir beweisen können, dass der Major dahinter steckt. Da hat einer geschrien. Psst. Von da kommt's her. Von da? Von da, ja. Da komm. Obacht. Nein, da von da. Ich erwisch ihn, der gehört mir. Igitt, woher? Er ist bewaffnet. Igitt! Bist du narrisch worden, Igitt? Igitt! Jürgl! Igitt! Gott sei Dank, ich wollte über den Schacht da rum. Der Holzstück ist aber gebrochen. Da helf mir, ich kann mich nicht mehr halten. Was tust du denn? Igitt! Was war das? Obacht, Herr Kommissär! Da geht's tief runter. Hm? Er ist auf dem Balken da gestanden. Also er wollte auf mich schießen und ist ausgerutscht. Der Herrgott, sei ihm gnädig. Der war nie weiter weg, Igitt. Wie tief wird das sein? Hm? Ja, gute 20 Meter. Mehr oder nicht. Igitt, vielleicht lebt er noch. Nimm mal Seil. Da, du. So, du sicherst mich. Hm? Weißt du, wie das geht? Ja, ja, aber... Also, so, jetzt, halt du! Fertig? Ja. Gut, spreiz dich ein. Mhm. Also, langsam. Ja. Langsam. So. Lass noch. Geht's noch, Igitt? Wally, da senkst du schon was. Noch nicht. Noch ein bisschen runter. Gleich. Noch ein bisschen. Haben wir dich. Du bist es. Der Herr Irgl. Sauber. Mich friert so. Irgl, wer hat's da angeschafft? Ich blut. Ruck aus. Mama. Wer hat's da angeschafft? Mich friert. Irgl. Haben sie ihn gefunden? Was? Was sagst du? Ob sie ihn gefunden haben? Ja. Irgl, die Kuh auf. Spreiz sie wieder ein! Igitt! Was schmeißt ein Seil auf? Bist du narrisch geworden? Sie glauben doch nicht, dass Sie unser Bund so einfach aufbringen lasst! Igitt! Haben Sie es echt gemeint? Igitt, du Drecksau! Aber das muss ich einer lassen! Igitt! So nachher wie Sie ist noch keiner dran gewesen! Igitt! Respekt, Herr Inspektor! Igitt! Und deswegen gibt's jetzt eine Beförderung. Ganz weit auf. Igitt! Hilfe! Hilfe! So, Sprengstoff. So. Und die Zündschnur. Eins, zwei, drei, vier, fünf. 6, 7, 8, 9, 10. Wie lang soll denn das noch dauern? Adam, komm da in die Knappenstuben runter, da drunter haben wir es warm. Jetzt sind sie schon die ganze Zeit drin. Adam, meinst du ja, nicht? Ja, ich könnte ja heimgehen. Die werden schon kommen. Wenn jetzt aber... Die werden schon kommen, hab ich gesagt. Ich hätte ihn bloß gewarnt. Hätte ihm bloß gewarnt. Geht der mit dem Igitt. 41, 42, 43, 44, 45. Klang. So, nichts wert. Verflucht! Die Fackel! Wo ist die Fackel? Verflucht! Verflucht einmal! Hilfe! Hilfe! Adam! Wo bist du?